So, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren sonntäglichen Veranstaltung in der Reihe Die Untüchtigen. Heute versuchen wir erstmal mit einer relativ einfachen Annäherung an die Situationistische Internationale. Dies ist der geplante Auftakt einer losen Reihe, die wir in den nächsten Monaten weiterführen möchten. Heute haben wir Roberto Orth eingeladen, ein Kunsthistoriker, der seit den 70er Jahren, oder? Was? In den 70er Jahren zu den Situationisten gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Wir haben heute so eine quasi öffentliche Interviewsituation gewählt. Oliver Harald Bulas und ich werden Roberto interviewen zu dieser Thematik. Roberto hat in der Vergangenheit viele Ausstellungen gemacht, Texte geschrieben, Bücher herausgegeben und verfasst. Das bekannteste und umfangreichste ist wahrscheinlich Phantom Avantgarde, eine Geschichte der Situationistischen Internationale und der modernen Kunst. Seine Doktorarbeit aus dem Jahr 1988, in der die erste Hälfte der Geschichte der Situationistischen Internationale behandelt wird, welches lange auch das und einzige Standardwerk zu diesem Thema war. Nach dem Gespräch, das wir hier auf der Bühne haben werden, werden wir irgendwo im Raum ein paar Tische zusammenrücken und uns mit Roberto bei einem alkoholischen Kaltgetränk hinsetzen. Und dort seid ihr alle herzlich eingeladen, euch mit einzuführen und Fragen, die ihr habt und was auch immer, mit reinzubringen. Die Idee hinter dieser Veranstaltung war so ein bisschen, dass dieses Phänomen der Situationisten, was man seit Jahren immer wieder und immer massiver, wie unser Gefühl ist, als diffusen Referenzrahmen in der populären Kultur und auch in der Kunst findet, aber deren Bedeutung und Inhalt kaum jemand irgendwie zu benennen vermag. Es ist halt, würde ich jetzt sagen, das hoffen wir natürlich jetzt ein bisschen durch diese Reihe ein wenig zu ändern. Die Connoisseure unter euch werden enttäuscht werden heute, weil wir wirklich eine sehr grundlegende Einführung machen wollten, also einen relativ komprimierten historischen Abriss, einige Begrifflichkeiten klären und uns insgesamt einfach ein wenig daran antasten wollen. Worum es heute gehen wird, da zitiere ich am besten einfach die Ankündigung. Wer waren die Situationisten, die von 1957 bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1972 an der Schnittstelle zwischen Kunst und Politik operierten, deren maßgebliche Rolle in den Pariser Mai-Unruhen von 1968 sie für eine kurze Zeit berühmt machte? Auf dem revolutionären Programm der SI stand die Abschaffung jeder Form von Repräsentation, also die Untergrabung jeder Autorität, die Zerstörung aller Machtsymbole, die Abschaffung der Kunst, die Rückgewinnung des in der Konsum- und Warengesellschaft verlorenen Lebens. Kurzum, der Kampf gegen die spätkapitalistische Enteignung auf allen Ebenen. Sie kämpften mit Trinkgelagen und Straßenaktionen, mit Anschlägen auf Kunstwerke und den Eiffelturm, mit Antifilm und Mauergraffitis gegen die Gesellschaft. Ihre Ideen finden weiter Verbreitung in der Kunst, Politik, Architektur und Pop, bis in die heutige Gegenwart hinein. Ihre Methoden tauchen unter anderem in Fluxus, Punk sowie bei den Aktionen der Globalisierungsgegner des 21. Jahrhunderts auf. Stehen geistig Pate für auch heute noch die Gemüter erhitzende Schriften wie Der kommende Aufstand. Die SI, deren Kritik am Spektakel, begegnet uns als Referenz an sehr vielen Orten, dennoch bleibt sie durch ihre Komplexität und Radikalität für die meisten unbegreifbar. Und eine Frage schließt sich natürlich sofort daran an, was können wir für unsere heutige politische Praxis daraus lernen? Bevor wir aber anfangen, wollte ich dich noch fragen, was hat es eigentlich mit diesen Bildern, die wir jetzt hier sehen und auch mit dem, was wir am Anfang gehört haben, seit der Einlasssituation überhaupt auf sich? Was ist denn das? Bilder, die wir sehen, das sind Cover-Rückseiten von Büchern, die nach 1972 über die Situationistische Internationale und im Zusammenhang mit der Situationistischen Internationalen oder von ehemaligen Situationisten veröffentlicht wurden. Das sind alle Bücher, die ich über die Situationistische Internationale besitze. Ich habe sie nicht alle gelesen, aber Wir haben das einfach so zusammengestellt, damit man mal sieht, wie umfangreich die diese Geschichte in der im Buchhandel präsent ist. Und dass dieses Tondokument, was wir gehört hatten vorher, war ein Mix, den ein Freund von mir in Frankfurt gemacht hat für eine andere Veranstaltung vor ein paar Wochen, mit der Stimme von Guy Debord. Seit einem Jahr gibt es zwei Audio-CDs mit Vorträgen von Guy Debord von 1952 bis Anfang der 60er Jahre. Das sind verschiedene Originaltapes, die jetzt als CD erhältlich sind in Frankreich. Und die hat der Freund von mir sozusagen vertont. Ein Vortrag von Guy Debord vom Anfang der 60er Jahre war ohnehin vertont. Also der Vortrag, den er über die Aktualität der Surrealisten gehalten hat, dort wollte er selbst nicht auftreten, hat also seinen Vortrag auf Band gesprochen und dazu einen Gitarristen Musik spielen lassen. Okay, und um jetzt zu beginnen mit dem Interview, wäre die Frage, die Eingangsfrage, die wir uns überlegt hatten, was für dich überhaupt damals der Auslöser war, also was waren die Beweggründe, dich mit der Situationistischen Internationale zu beschäftigen und woher kommt das, was für eine Bedeutung hat das für dein Leben gehabt? Also das wären jetzt vielleicht sogar schon zwei Fragen auf einmal. Ursprünglich, ganz am Anfang war es so, dass also die Situationisten kannte natürlich niemand in Deutschland. In Hamburg, um die Mitte der 70er Jahre, da gab es ganz wenige Publikationen, von denen wir und das war die anarchistische Bewegung in Hamburg, eigentlich gar keine Kenntnis hatten. Die ersten Schriften der Situationisten wurden von der Projektgruppe Gegengesellschaft in Düsseldorf 1973 veröffentlicht, also die Übersetzungen der Hauptschriften des berühmten Pamphlets über das Elend im studentischen Milieu. Die kannten wir nicht und zufälligerweise oder glücklicherweise war unter den Hamburger Anarchisten ein Immigrant aus Paris, Pierre Galissaire, der uns, und wenn ich von uns rede, dann ist das also eher so eine Gruppe gewesen, die in Bergedorf hauptsächlich lebte damals. Wir hatten natürlich Kontakt zu den schwarzen Zellen in Hamburg und zu den anderen anarchistischen Gruppierungen. Dieser Pierre Galissaire war aber im engen Kontakt mit Hanna Mittelstedt und Lutz Schulenburg und das waren die Freunde, mit denen ich zusammen in einer anarchistischen Gruppierung war. Und der erzählte uns von den Situationisten und meinte also, diese ganzen anarchistischen Theorien und Parolen und Ideen seien in Paris durch die Situationisten endlich auf einen modernen Stand gebracht worden, mit einer auch mit einer manifesten Kritik des Anarchismus selbst und das sei wesentlich wichtiger zu lesen und da fingen wir also an, diese Dinge zu übersetzen. Pierre Galissaire konnte Deutsch, Hanna hat das Lektorat gemacht und so kamen wir in Kontakt mit den Schriften, so 1974, 75 ungefähr. Für die Linke und auch für die anarchistischen Gruppen in Deutschland und in Hamburg gab es natürlich einen riesen Widerspruch, der zwischen dem, was geschrieben und gesagt wurde, und dem, was gemacht und gefordert und durchgesetzt wurde. Auf der Straße, in den Schulen, in den Universitäten, in den Betrieben und so weiter. Um 1974, 75 gab es natürlich die sogenannten K-Gruppen, die anfingen also mit Schulungen, mit Marx-Schulungen und Betriebsgruppen und Schülergruppen und so weiter. Also wir waren direkt konfrontiert mit denen in solchen, in den Jugendzentren, die damals entstanden, überall in den Städten. Und dort gab es natürlich Konflikte, die ganz anders gelagert waren, als das, was in der Sprache vorhanden war. Also man redete dann von Kapitalismus oder von der Unterdrückung, von der Entfremdung und so weiter. Man sprach aber nicht direkt über das, was die Leute anging oder was sie, was in den Konflikten eigentlich der Konfliktstoff war. Also zum Beispiel Freiräume, in denen man unbehelligt Musik hören konnte und tanzen konnte und Drogen nehmen konnte. Diese Sachen waren natürlich alle umkämpft am Anfang der 70er Jahre. Weniger selbstverständlich als das heute, sowas wie hier das Golem oder so. Solche Institutionen gab es natürlich gar nicht. Kneipen waren bürgerlich beherrscht, waren von der bürgerlichen, entweder so Trinkkultur. Die Jugendlichen wurden dort nicht vorgesehen, deswegen gab es ja diese Jugendzentren. Die Jugendzentren wurden dann geschlossen, dann gab es so Auseinandersetzungen, die K-Gruppen setzten dort immer ein und wollten den Jugendlichen halt erzählen, so darum kämpft ihr und darum kämpft ihr und das sind die Parolen und so weiter. Das hatte eigentlich nie etwas mit dem zu tun, was die Jugendlichen dort selbst wollten. Natürlich waren viele, viele Jugendliche auch in den K-Gruppen organisiert, aber das war immer ein merkwürdiger Konflikt zwischen dem, was dort eigentlich thematisiert wird und was die Leute tatsächlich interessierte, was sie machen wollten. Und dort, in dem Zusammenhang, waren die Texte der Situationisten erstmals etwas, in dem dieser Konfliktstoff tatsächlich vorkam. Natürlich waren die Texte auch extrem abgehoben und schwierig, und auch anspruchsvoll mit Rückblicken auf die Hegel und Marx und so weiter. Dennoch, es gab in den Schriften der Situationisten etwas, was uns sofort ansprach, auch wenn wir es sehr schwer, sehr schlecht verstanden, auch sehr schlecht übersetzt war. Also ich habe heute gerade nochmal in den ersten Text, der in der Zeitschrift Die Revolte 1975 von den Situationisten veröffentlicht wurde. Das ist eine hanebüchende Übersetzung, ein theoretisches Kauderwelsch. Wir haben aber dadurch, durch dieses Broken French, haben wir das hindurchgehört, worum es ging. Und das hat uns natürlich sofort interessiert. Dort gab es etwas, was uns endlich in die Lage versetzte, die tatsächlichen Konfliktstoffe anzusprechen. Es gab gleichzeitig noch einen anderen wesentlichen, also wichtigen Konfliktherd. Das war natürlich der bewaffnete Kampf. Um 1974, 75, wenn Sie es kurz erinnern, 1972 wurden die meisten Mitglieder der RAF über den Sommer festgesetzt. Die waren also in den Knästen. Und die ersten Aktionen des 2. Juni wurden bekannter. Der bewaffnete Kampf hatte noch eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Ich war 1973 in einem besetzten Haus hier in Hamburg, in der Eckhoffstraße 39. Und in diesem besetzten Haus waren nahezu alle Fraktionen des bewaffneten Kampfs vertreten. das kam natürlich erst später raus, 1975, als die Stockholmer Botschaft von der RAF überfallen wurde, waren plötzlich 5, 6 Leute beteiligt, die ich aus dem besetzten Haus kannte. Auch die späteren Mitglieder vom 2. Juni waren in dem Haus und auch eine Fraktion von der Proletarischen Front, von den revolutionären Zellen waren in dem Haus. Dieser bewaffnete Kampf war natürlich extrem wichtig und extrem faszinierend, war eine Herausforderung für jeden, sich daran irgendwie zu beteiligen, sich damit auseinanderzusetzen, da mitzumachen oder eine Position dazu zu finden. Und die Situationisten lieferten uns die erste fundierte Kritik an dieser Form des Kampfes. Es gab schon in der anarchistischen Zeitschrift 883 einige Jahre vorher eine Kritik an der RAF, die hieß Leninisten mit Knarren. Dort wurde schon der Leninismus der RAF kritisiert, dass da eigentlich hierarchische, bürokratische Strukturen, Befehlsstrukturen vorlagen in dieser Gruppierung. Das war der erste Knacks, den für uns der bewaffnete Kampf bekommen hat. Aber die Kritik, die wir dann 1975 am Militantismus veröffentlichten, der Terrorismus und die Revolution von Raoul van Nijgem, der brachte das erste Mal Begriffe ins Spiel, die sonst in der Linken überhaupt gar keine gar nicht erwähnt wurden. Der Revolutionär nimmt auf keinen Fall die Rolle des Märtyrers ein. Das ist eine von den Sätzen, die Raoul van Nijgem die zu dieser Kritik gehörten. Die Kritik an dem Heroismus, an der Stellvertreterposition der bewaffneten Einheiten, an dem einem Opferkult, der damit verbunden war. Das war für uns extrem wichtig. Und deswegen haben wir uns dann gewissermaßen so zu so einer nachsituationistischen Gruppierung umgeformt. Wir haben dann die Schriften der Situationisten in der Edition Nautilus herausgebracht, mit ziemlich wenig Resonanz. Also das wurde sozusagen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. In der Linken, in der Hamburger Linken, hatten wir keine Verbündeten. Also es gab eine Zeitschrift, unsere Zeitschrift, worum es uns ging, das lag ja immer vor. Aber wir fanden nahezu keine Freunde in der Hamburger Linken. Dieser Bergedorfer Kreis blieb ein Klüngel, eine Gruppe von mehr oder weniger 8, 9 Leuten. Manchmal waren wir nur 5, dann wieder ein paar mehr. Irgendwann haben sich in dieser Gruppierung für mich persönlich dann die Konflikte auch wieder wiederholt. Und ich bin dann, ich habe mich dann gewissermaßen, so wie das in den situationistischen Gruppen üblich ist, ausschließen lassen. Also ich habe meinen Ausschluss provoziert. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf. Die Situationisten haben eine sehr dezidierte Politik des Ausschlusses gepflegt. Natürlich wurden aus unserer Gruppe auch ab und zu Leute ausgeschlossen. Und irgendwann hat es mir gereicht, ich habe mich dann auch in einen Konflikt hineingebracht, in dem ich ausgeschlossen wurde und war dann erstmal eine Zeit lang in der Punkbewegung, seit 77, 78 ungefähr, wie die in Hamburg, als sie in Hamburg anfing. Und ich habe gleichzeitig Kunstgeschichte studiert. Jetzt komme ich zum zweiten Teil der Frage, warum ich das dann wieder aufgenommen habe. Ich habe gemerkt, dass in der Punkbewegung, die Freunde, die ich in der Punkbewegung gefunden habe, dass die alle keine Ahnung hatten von den Situationisten. Ich habe ab und zu mal darüber geredet, was ich vorher gemacht habe und was mich interessierte. Die Leute wussten nicht, wovon ich rede. Und dann war ich irgendwann konfrontiert damit, dass ich mein Studium beenden sollte, müsste, am besten mit einem Abschluss, damit ich kein BAföG mehr zurückzahlen muss. Und dann über einige Unwegsamkeiten habe ich mich dann entschlossen, über die Situationisten meine Doktorarbeit zu schreiben. Das war natürlich das Falscheste, was man machen kann als ehemaliger Anhänger der Situationisten. Die Geschichte an die Universität zu verraten, ging auf keinen Fall. Das war ein absolutes Tabu. Das wusste ich natürlich. Ich dachte aber, ich habe dort eine Möglichkeit. Ich habe sozusagen zwei verschiedene Perspektiven. Auf der einen Seite sind die Situationisten, die sicherlich erbost sind, oder die Fans der Situationisten, die sicherlich erbost sind, wenn ich diese Geschichte jetzt in die Akademie einführe. Und auf der anderen Seite ist die Akademie beziehungsweise die Universität, die sicherlich nichts von den Situationisten wissen wollte. Glücklicherweise war die Situation in Hamburg am kunstgeschichtlichen Seminar relativ günstig. Damals waren dort Martin Warnke, Bredekamp, Herding. Das war die absolute linke Fraktion der modernen Kunstgeschichte. Und dort konnte man mein Doktorthema nicht ablehnen. Und insofern bin ich dort gewissermaßen durch die beiden Extreme, so auf der einen Seite die Hardcore-Situationisten, auf der anderen Seite die Universität, hindurchgegangen, ohne wirklich daran gehindert werden zu können. Für mich war es wichtig, ein Buch zu schreiben, das ich meinen Freunden zeigen kann, in dem ich darauf hinweise, dass es etwas anderes gibt als Fluxus, Happening oder Joseph Beuys oder irgendwie so aktionistische Kunst. Ich wollte, dass man eine Theorie und eine Praxis im Verhältnis zur modernen Kunst kennenlernt, die etwas nach meiner Meinung nach fundierter und etwas radikaler ausgelegt war. Gut, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ja, ich glaube auch. Und kannst du uns einfach ein bisschen was über die Entstehung der Situationistischen Internationale sagen? Also was waren die Situationisten, wo kommen sie überhaupt her und was ist überhaupt Situationismus? Ja, Situationismus gibt es nicht. Das ist wurde in den Schriften der Situationisten immer als ein Schimpfwort der Gegner der situationistischen Ideen definiert. Also der Situationismus, also eine Ideologie der situationistischen Ideen gibt es nicht. So wie es den Surrealismus gegeben hatte oder den Dadaismus, das haben die Situationisten abgelehnt. Die Situationisten waren eigentlich sehr gut geschulte Ideologiekritiker. Diese Gruppierung entsteht allmählich um die Mitte der 50er Jahre im Nachkriegs-Frankreich, Nachkriegs-Europa. Dazu muss man natürlich wissen, dass das Europa in den 50er Jahren sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen war von dem Zweiten Weltkrieg. Paris war der Hauptanlaufpunkt für alle künstlerischen oder auch bohemistischen Tendenzen. Die anderen Städte gaben das gar nicht her. Also in München gab es vielleicht so ein wenig, bis Schwabing, das Viertel, dort gab es ein bisschen eine kleine Künstlerszene, in Brüssel, Amsterdam auch ein wenig, in London. Aber in Paris restrukturierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg sofort wieder eine sehr, sehr reichhaltige und sehr, sehr weit gefächerte Lebenswelt, in der alte Surrealisten, alte Dadaisten, die Existenzialisten, undogmatische Marxisten, Trotzkisten, Künstler jeder Art aus ganz Europa, undefinierbare Elemente. All das drängte wieder nach Paris und dort entstehen dann auch die ersten Gruppierungen, in denen sich die Ideen der Situationisten allmählich bilden, und zwar hauptsächlich bei so einer merkwürdigen dadaistischen oder neodadaistischen Gruppierung, die Lettristen hieß. 1946, 47 formiert sich die allmählich. Der Hauptaktivist für später, vielleicht kennen viele den auch schon, Guy Debord, kommt 1952 nach Paris aufgrund einer Begegnung mit den Lettristen in Cannes, während der Filmfestspiele in Cannes, wird sofort angezogen von dieser provokativen, vielleicht nihilistisch anmutenden Bewegung, die als immer in der Gruppe auftraten und irgendwelche radikalen Behauptungen aufstellten, die sich nicht halten ließen. Sie wollten einen Film vorführen, der gar nicht fertig war, beispielsweise in Cannes. Dort trifft Guy Debord auf die Lettristen und dann zieht er von, also ist gerade 19 Jahre alt, soll also dann anfangen zu studieren oder sowas. Er zieht also nach Paris und bildet dann den Kern um sich herum, den Kern so einer radikalen lettristischen Fraktion. Die andere wichtige Person ist Asger Jorn, der schon sehr viel älter ist. Also Guy Debord ist 1931 geboren, Asger Jorn ist 1913 geboren. Und Asger Jorn war schon vor dem Krieg in Paris und nach dem Krieg war er involviert in die Cobra-Bewegung. Und also Cobra, Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam, also eine Bewegung von Künstlern, die nun gerade nicht Paris als ihr Zentrum wählt, aber Paris als ihr Handlungsfeld. Die meisten Künstler kommen aus Belgien, Niederlanden und aus Dänemark. Und die formulieren, die versuchen also auch so etwas zu formulieren wie eine, also wiederzufinden, eine Position für die Kunst. Die diskutieren sämtliche Fragen, die Kunst betreffen, die Malerei, die Architektur, Städteplanung, Psychologie und so weiter. Und über die Mitte der 50er Jahre kommen diese Leute allmählich zusammen in Paris und dann 1957 gründet sich die Situationistische Internationale. Jetzt nur so zum Grob, um die Fakten festzuhalten. Also 1957 bis 1972. Ich habe nur in diesem Buch, was erwähnt wurde, Phantom Avantgarde, über die ersten 5 Jahre berichtet. Die Geschichte der ersten 5 Jahre von 1957 bis 1962. Man muss natürlich ein bisschen im Auge behalten, tatsächlich gibt es um 1959, 60 sowas ähnliches wie einen Epochensprung. Wenn man so Zeitschriften, überhaupt die Möglichkeiten sieht, wie Leute sich artikulieren, dann ändert sich das radikal. An 1958, 59, 60 findet da definitiv eine Wandlung statt. Also die Designs von Zeitschriften ändern sich plötzlich und gibt es ganz offensichtlich eine Verschiebung, genau wie am Ende der 60er Jahre nochmal eine neue Verschiebung stattfindet. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir diese festen Begriffe 60er Jahre, 70er Jahre und so weiter haben. Nein, es ist halt einfach so, dass tatsächlich am Ende der 50er Jahre eine Umwandlung stattfindet. Der Pop entsteht ja nicht zufällig auch in New York Anfang der 60er Jahre. Das alles hat sich vorbereitet in den 50er Jahren und führt tatsächlich dann am Ende der 50er Jahre zu so einer Erneuerung der Ausdrucksformen. Und die Situationisten sind definitiv, das kann man sich heute schwer vorstellen, das muss man immer wieder genau benennen. 1959 sind die Situationisten sozusagen die Bewegung, die innerhalb dieser Wende am präsentesten ist im Kunstmilieu. Die Situationisten konnten seinerzeit in den wichtigsten Institutionen der Kunst ausstellen. Im ICA London, im Stedelijk Museum Amsterdam, in einigen Galerien in Paris und in Brüssel, München und Norditalien. Das war damals das waren die Foren der Kunst, der zeitgenössischen Kunst. Es gab drei Institutionen. Am Ende der, also 1961 entsteht noch das Moderna Museet in Stockholm. Das sind die drei Institutionen: ICA London, Stedelijk Museum Amsterdam, Moderna Museet. Und dann diese Galerien, die einigen wenigen Galerien in München, einige zwei, drei Galerien. Eine davon können die Situationisten bedienen. In Paris zwei, drei, in Norditalien, Brüssel, Amsterdam. Das sind also die Situationisten sind auf jeden Fall 1959 die bekannteste, effektivste 69. Handlung. Wie? 69. 59. 59. 1959 sind sie die bekannteste Künstlergruppe in Europa. Worüber ich geschrieben habe in dem Buch, ist eigentlich der Konflikt, der innerhalb der Internationalen stattfindet, der merkwürdigerweise zwei extreme Gegensätze enthält. Das heißt, es ist auf der einen Seite, und ich kann das, wir können das also personalisieren, ohne dass ich diese Personen festschreiben möchte, aber wir können das personalisieren. Wir haben auf der einen Seite den Maler, den älteren Maler Asger Jorn, der für eine, jetzt mal, also einfach gesagt, expressionistische Malerei steht, also was man in New York mit der Old School, der New York Old School, also Pollock, de Kooning und so weiter in der Geschichte der modernen Kunst fassen kann. Dafür ist Asger Jorn mit ihm zusammen, kann man noch nennen, Constant, auch ein wichtiger Maler aus der Cobra-Gruppe, der auch zu den Situationisten gehört. Das sind die Vertreter dieser Strömung, die besten Maler dieser Strömung, die in der Situationistischen Internationalen sind. Sie verteidigen, also vor allen Dingen Asger Jorn verteidigt die Möglichkeit der Malerei innerhalb einer revolutionären Bewegung. Und auf der anderen Seite haben wir Guy Debord, den absoluten Antikünstler, der letztlich dann auch die ganzen Künstler aus der Situationistischen Internationale ausschließen wird. Nicht er allein, er hat natürlich Freunde, Raoul van Eygen, den ich schon genannt hatte, der erste Text, den wir übersetzt hatten, der war von Raoul van Eygen. Attila Kotani, ein Ungar, der dabei war. Es waren also um diese beiden Protagonisten, mit Vorbehalten kann man diese Sache so vereinfacht personalisiert darstellen. Guy Debord hatte diese Fraktion hinter sich, die gegen die Malerei war. Und Guy Debord hatte nun einige, also vor allen Dingen seinen ersten Film, der ist berühmt nicht umsonst berühmt dafür. Es war ein Film, der also aus keinen Bildern bestand, der nur schwarze Leinwand hatte und Schweigen, also es war Text, dann war die Leinwand weiß und wenn die Leinwand schwarz war, war Schweigen, 5 Minuten, 4 Minuten, 2 Minuten und so weiter. Das war ein Skandalfilm von 1952 aus seiner lettristischen Zeit. das formuliert natürlich vor, die Tendenz, die er vertritt, nämlich die Ablehnung der Bildebene, der Möglichkeit von Malerei. Diese beiden Tendenzen sind in der Situationistischen Internationale vorhanden und führen über die ersten 5 Jahre den Konflikt aus, der damit endet, dass die ganzen Künstler, vor allen Dingen also die sich mit Malerei beschäftigen, ausgeschlossen werden. 1962 ist dieser Prozess abgeschlossen und dann beginnt eigentlich die nächste Periode, also von 1963 bis 1968, dann bis zur Auflösung 1962, 70. Das ist die nächste Periode. Bei den Situationisten wird das selbst die erste Periode als Überwindung der Kunst verbucht. Ich weiß jetzt nicht, sollte ich noch über die zweite Periode auch was erzählen? Oder? Ne, da können wir ja vielleicht gleich nochmal dazu kommen. Ja. Also ich hatte zwei Fragen, stellen. Eine hattest du ja schon beantwortet. Also die Frage war, warum dein Buch 1962 endet? Also was war die Zäsur da drin? Das hast du ja jetzt gerade beantwortet. Darf ich kurz die zweite Frage noch anschließen? Ja. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie eine Gruppe, die die Überwindung der Kunst sich auf die Fahnen geschrieben hat und so eine radikale Gegenposition, wieso sie dann an diesen etablierten Orten der Kunst europaweit irgendwie ausgestellt hat. Naja, diese Gruppierung entsteht aus den künstlerischen Milieus. Nicht? Also die künstlerischen Milieus in den Städten, vor allen Dingen natürlich in Paris, garantieren überhaupt eine Diskussion, eine Auseinandersetzung, eine Lebensform auch, die zu diesen Ideen, zu denen diese Ideen gehören. Dazu muss man vielleicht ein wenig, ich weiß nicht, ich will das nicht so ausführlich machen, aber natürlich ist die Geschichte des Surrealismus extrem wichtig für die Situationistische Internationale. Und wenn man die Geschichte des Surrealismus ein wenig kennt, dann müsste man eigentlich sofort wissen, dass Paris natürlich eine Stadt ist, die seit Ende des 19. Jahrhunderts andere Lebensformen in den Metropolen Europas möglich gemacht hat. Also in Paris konnte man zum Beispiel, Marcel Duchamp spricht darüber sehr genau, in Paris konnte man leben, ohne arbeiten zu müssen. Wenn man ein Künstler war und der Hauswirt nicht aufpasste und man den Mietvertrag hatte, dann konnte man mit seinen blöden Zeichnungen den Mietvertrag begleichen. Und das war natürlich das war eine Massenbewegung. Paris war wirklich in einer gewissen Weise besetzt von Künstlern aus ganz Europa. Die Pariser Hauswirte konnten sich nicht dagegen wehren. Und diese also das ist die ökonomische Grundlage, die noch 1945 bis 1955 in Paris gilt. Grundlage ist, dass ein Mietpreisstopp seit dem Ersten Weltkrieg in Paris herrschte, der einfach dafür sorgte, dass man in einem Zimmer irgendwo unter dem Dach leben konnte für, sagen wir heute, vergleichbar 30 Euro. Dann war letztendlich nicht mehr die Frage, wie man den Rest zusammenbringt. Entweder man hat kleine Gangstereien gemacht, man hat sich durchgeschnorrt, man hat irgendwie kleine Jobs gemacht oder so. Man konnte ohne zu arbeiten leben in Paris. Und das hat die ganzen Künstler natürlich aus ganz Europa angezogen. Das ist die Grundlage, auch auf der sich die Bohème und die Avantgarden und die verschiedenen Bewegungen in Paris nach dem Zweiten Weltkrieg wieder formieren. Diese billigen Lebensverhältnisse, die setzen, man kann das sehr gut auch direkt an der Geschichte der Situationistischen Internationale nachvollziehen. Also 57, 58 kommt die erste Zeitschrift der Situationisten heraus. da fangen die schon an, die reden, die Situationisten reden immer über Urbanismus, Stadtplanung. Sie haben ein Konzept, sie nennen das einheitliche Stadtplanung, unitärer Urbanismus. Das ist für sie ein Gegenentwurf zu dem, was die Stadtplanung, die offizielle Stadtplanung betreibt. Da entstehen in Paris natürlich die ersten Banlieues, die Vorstädte. Das, was jetzt das größere Paris eigentlich ausmacht. Das fängt allmählich Mitte, Ende der 50er Jahre an. Die Vertreibung der armen Bevölkerungsschichten aus Paris setzt Ende der 50er Jahre an und führt allmählich dazu, dass Paris bereinigt wird. Also wer heute nach Paris kommt, kann nicht wiedererkennen, was seinerzeit eigentlich das Leben in Paris ausgemacht hat. Wie billig das dort war, welche Möglichkeiten man dort hatte. Und auf dieser Grundlage treffen sich diese ganzen Leute, die natürlich dort im künstlerischen Milieu auch antikünstlerische Thesen vertreten. Also die Frage dessen, was in der Kunst verhandelt wird, zu radikalisieren versuchen. Also nicht mehr einfach nur Bilder abliefern und Ausstellungen machen, sondern die Idee, was Kunst ist, zu erweitern, andere Möglichkeiten einzubeziehen, neue Formen von künstlerischer Aktivität. Situationisten heißen sie ja, weil sie die Situation zu dem zu ihrem künstlerischen Begriff erklären. Die These der Situationisten ist die neuen künstlerischen Formen, um die es geht, und alles, was nicht diese künstlerische Ausdrucksform wählt, ist überholt. Die neue künstlerische Form ist die Situation, die Konstruktion von Situationen. Und das ist um die Mitte der 50er Jahre bis zum Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, noch nicht überdeckt von dem, was wir jetzt kennen, Happening, Fluxus, also wo wir eine Vorstellung davon haben, was es heißen könnte, eine Situation zu konstruieren. Die Situation, die den Situationisten vorschwebte, war viel ungebundener an so etwas, was wir mit Fluxus jetzt verbinden, so in der Galerie jetzt mal eine komische Situation herstellen, mal sehen, was passiert. Sicherlich auch das, aber sie war auch es ging eigentlich um das Alltagsleben, um die Stadt, um die Stadträume, die Situation dort zu suchen nach künstlerischen Situationen und diese Situationen zu konstruieren, sich Mittel anzueignen, sie zu konstruieren und die Kunst auch zu verstehen als eine Frage, darüber nachzudenken, wie kann man mit dieser Idee, dass eigentlich größere Einheiten gedacht werden müssen, größere Einheiten das Thema sind für das künstlerische Feld, wie kann man dort aktiv werden. Bis hin eigentlich zu der Idee, also dass die Situation, um die es eigentlich geht, die Revolution ist. Du meintest, dass die Alltagssituation bestimmt wäre für die Situationisten oder interessant als Gegenstand. Ja. Und du meintest, dass sie der Frage nachging, wie man die Kunst radikalisieren könnte. Und dass in Paris eine Situation vorherrschte, in der man sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, in Rekurs auf Dada oder Surrealismus. Das sind ja alles Bewegungen der Avantgarde. Jetzt wäre meine Frage, wie knüpft der Situationismus an diese Bewegung der Avantgarde an? Inwiefern ist es vielleicht die letzte Avantgarde? Und warum dein Buchtitel Phantom Avantgarde? Oh, das war nicht mein Titel, das ist so im Verlag, der Verlag hat das bestimmt. Aber okay, ich habe dann zugestimmt. Also mein Buchtitel war, mein Vorschlag hieß eigentlich, die Kunst war abgeschafft. Aber das klingt nicht so gut. Phantom Avantgarde, das klingt eher wie Fort Taunus oder sowas, nicht? Also markenmäßiger. Aber gut, also das Argument war natürlich, dass dort eine gespenstische, so wie Marx das geschrieben hatte, nicht? Also in dem ein Gespenst geht um in Europa, eine gespenstische Bewegung beschrieben wird, eine ungreifbare Bewegung. Dieser Begriff des Phantoms, des Gespenstes, wurde mit der Avantgarde beschrieben, weil tatsächlich die Situationisten natürlich einen ungreifbaren Begriff von sich selbst auch geschaffen haben. Das Forum, auf dem die das gemacht haben, das war die Zeitschrift, die International Situationist, ein Magazin, was sie ein- bis zweimal pro Jahr rausgegeben haben, ungefähr, also insgesamt dann 12 Nummern. Diese Zeitschrift war, also auch das kann man sich heute kaum vorstellen, es gibt einen zeitgenössischen Bericht darüber, also ein Mitglied der Gruppe Socialismo o Barbarie. Also Socialismo o Barbarie war vielleicht die avancierteste marxistische, undogmatische marxistische Gruppierung in Frankreich und Belgien. Ein Mitglied der Gruppe Socialismo o Barbarie findet durch Zufall 1961 die Nummer 3 war das, glaube ich, oder die Nummer 4, der International Situationist in einem Kiosk und blättert die durch, schaut die an von außen und denkt, er ist in einem UFO. Also er hat das mit seinen Begriffen, mit seinen ästhetischen Begriffen nicht fassen können, was da vorliegt. Dazu muss man wissen, dass das Magazin der Situationisten extrem luxuriös aufgemacht war. Es war im Grunde genommen aufgemacht wie ein modernes Auto, ein Cadillac. Glanzfolien, Chromolux-Glanzfolienumschlag und da drin dann halt so ein bisschen so wie die avancierteste Filmtheorie-Zeitschrift, Cahiers du Cinéma. Das war ein, also seinerzeit, wenn man heute, wenn man es mit den heutigen Values, also mit dem, was man so machen kann, also was man so erreichbar hat, vergleicht, dann wäre das so, als wenn heute eine revolutionäre Gruppe alle 6 Monate oder 8 Monate einen Vierfarbkatalog, 300 Seiten dick herausbringt. Ohne das Interesse daran, irgendetwas anderes zu promoten als die Revolution. Also diese Hefte, die Kataloge, die damals üblich waren, das waren so kleine Broschüren, so Heftchen. Und da taucht die Situationistische Internationale wie so ein UFO auf tatsächlich. Das sagt dieses Mitglied von Socialismo o Barbarie, das. Für ihn drehte sich der Kopf um, als er das sah. Das konnte er überhaupt nicht verstehen, wie das möglich war. Das war natürlich auch ein Teil dieses Phantoms. Das Phantom war wie ein unvorstellbarer Konzern, der plötzlich irgendwo arbeitet, wie eine Geheimorganisation, die überall die unglaubliche Mittel zur Verfügung hat und überall ihre Finger im Spiel hat und in Kopenhagen irgendeine Konferenz veranstaltet und in Mailand irgendeine Ausstellung gerade macht und auf irgendeiner Mittelmeerinsel möglicherweise demnächst eine Stadt bauen wird. So kamen die daher, so waren diese, so bildete sich das in den Texten ab, was dort diskutiert wurde. Das war natürlich eine bewusst arrangierte Fiktion, die mit den Mitteln der Ästhetik, mit diesem Design, das sie gewählt hatten, mit ihrer Ausdrucksform, mit ihren Illustrationen und so weiter hergestellt wurde. Insofern war das schon berechtigt, von einem Phantom zu reden. Gleichzeitig wurden die aktuellsten Diskussionen angesprochen. Nicht? Also es wurde über die aktuellsten Filme gesprochen, es wurde über die aktuellsten philosophischen Diskussionen geredet, es wurden dann aber auch die aktuellen Probleme der Stadt angesprochen und natürlich der internationalen Probleme oder der überhaupt der grundsätzlichen Situation, gesellschaftlichen Situation. Die Situationisten knüpften auf der Grundlage, ich habe das jetzt also bewusst versucht, so eindrucksvoll wie möglich zu darzustellen. Auf dieser Grundlage greifen sie die älteren Ideen der künstlerischen Bewegungen auf. Sie haben ein kleines Set von Praxisformen, beispielsweise La Dérive, das heißt, das sich treiben lassen in den Städten. Sie haben den Begriff Psychogeographie, das heißt so eine Art Wissenschaft, die sich mit der Untersuchung der städtischen Umgebung und dem Einfluss der städtischen Umgebung auf die Menschen und auf die Stimmung auseinandersetzt. Diese Begriffe kommen natürlich von den Surrealisten zum Teil, nicht? Also auch die Surrealisten kannten diese Experimente mit den sich in der Stadt herumzutreiben, einfach zu sehen, was auf einen zukommt in der Stadt. Nur die Situationisten geben dem Ganzen einen stärkeren wissenschaftlichen Drive gleichzeitig oder vielleicht auch einen militanten Drive, indem sie das Ganze mit einer unpassenden revolutionären Note für den Kulturbetrieb unpassenden revolutionären Note verbinden. Diese Sachen, also das meine ich, das sind, sie stehen natürlich in der Tradition von den Surrealisten. Man muss aber gleichzeitig sagen, es gibt natürlich alte Surrealisten in der Stadt, in Paris oder in Brüssel und auch in Kopenhagen, und die werden da systematisch angegriffen. Die Abgrenzungspolitik, das hatte ich am Anfang schon gesagt, diese Ausschlusspolitik, die Situationisten pflegen, war seinerzeit gang und gäbe. Jeder Club in Paris war exklusiv. Die Leute um Cahiers du Cinéma waren exklusiv, die Leute um Sartre waren exklusiv, die Leute um Barthes, Roland Barthes, die waren alle sehr exklusiv. Die Situationisten haben das einfach thematisiert. Die haben das offen zum Gegenstand gemacht. Sie haben sich gezeigt als solche exklusive, als ein exklusiver Club, und sie haben das als Teil ihres Programms öffentlich gemacht. Aber es war schon, würdest du zustimmen, dass es eine der letzten Bewegungen war in diesem Ausmaß, die noch die Position vertreten haben, das Leben durch Kunst zu verändern? Ja, ich hoffe nicht. Ja, wo findet man das heutzutage? Ja. Ich glaube, das würde jetzt eine ganz andere Diskussion anzetteln, ne? Die können wir auch ans Ende verschieben. Ja, also, aber ich bin, es gibt dieses, es gibt, es wird sehr gerne gesagt, die Situationisten wären die letzte Avantgarde. Die Situationisten, also das bringt uns natürlich zu so einer Haltung, so von wegen, also wir leben in einer Zeit, in der sowas nicht mehr möglich ist. Oder wir haben auch nichts mehr mit den Surrealisten, den Dadaisten oder der Malerei aus dem 19. Jahrhundert zu tun, mit der Kunst. Also das teile ich grundsätzlich gar nicht. Nicht? Ich habe nie gesagt, dass die, würde nie sagen, dass die Situationisten die letzte Avantgarde sind. Es gibt immer Avantgarden. Wird sie auch immer geben. Und ich glaube auch nicht, dass die Kunst, nur weil die Situationisten einen ganz bestimmten Konflikt ausgetragen haben, indem sie die Frage über die Kunst radikalisiert haben und gesagt haben, also diese Kunst, mit der sie, also die ihnen jetzt also als den Begriff, in dem Begriff erscheint, Kunst, die wird abgeschafft. Dadurch glaube ich nicht, dass sie die das, was in der Kunst weiterhin stattfinden wird, erledigt hätten. Nicht? Also das, der Meinung bin ich nicht. Sie haben einen ganz bestimmten, interessanten, wichtigen historischen Konflikt ausgetragen und zu einem ganz bestimmten Ergebnis geführt. Aber ich glaube nicht, dass das die letzte Avantgarde ist, und ich glaube auch nicht, dass die Kunst nicht mehr daran, nicht mehr an der Frage beteiligt ist, wie die Welt aussehen wird. Die Kunst ist meiner Meinung nach sehr stark involviert, vielleicht eines der besten Medien, über diese Frage nachzudenken, für kleinere Gruppen. Okay, aber kommen wir jetzt mal zu der Verbindung der Situationisten mit Paris 1968, was ja im historischen Bewusstsein auf jeden Fall ja sehr stark verankert ist. Da ist ja die Frage, einerseits hat man ja in Frankreich eine relativ verspätete Revolte im europäischen Vergleich, die aber ja auch im Unterschied zum europäischen Vergleich ja von der Peripherie, auch von den Fabriken in die Hochschulen und von dort aus wieder zurückgetragen worden ist, was ja im Vergleich zu Deutschland oder anderen Ländern ja ganz anders war, ne? Und die Frage wäre jetzt, welche Rolle hat die Situationistische Internationale damals gespielt in Paris im Mai 68? Wie kann man sich eigentlich überhaupt die Situation damals in Nanterre, wo es losging, vorstellen? Ja, nur so, um das ein bisschen verständlich, ich meine nicht, dass das jetzt so aus dem heiteren Himmel passiert. 63 bis 65 ist die Situationistische Internationale schon so etwas wie ein kleinerer Club und beschäftigt sich hauptsächlich damit, zu schreiben, also die Zeitschrift herauszubringen, aber auch zwei Bücher zu veröffentlichen. Das eine erscheint etwas früher, Raoul Van Eygems Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen. Dann 1967 die Gesellschaft des Spektakels. 1966 wird von den Situationisten hauptsächlich in Zusammenarbeit mit einer Gruppierung in Straßburg, an der Universität in Straßburg, die Broschüre über das Elend im studentischen Milieu herausgegeben. Und das wird der erste linksradikale Bestseller in Frankreich und dann in Europa. Diese kleine Broschüre ist um die 20.000 Mal hat insgesamt eine Auflage von 20.000 gehabt, 1968. Und da sieht man schon, dass die Situationisten federführend in einer bestimmten Form von Radikalisierung von Konflikten innerhalb des studentischen Milieus aktiv war. Das war also 1966 in Straßburg. Und 1968 ist das in Nanterre. Die Konflikte, die in Nanterre, also Nanterre ist eine kleine Vorstadt von, eine Universitätsvorstadt von Paris, so ein typisches neu geplante Universitätsfabrik mit den typischen Fehlern einer modernen Administration. Hauptkonfliktpunkt über den Winter 67, 68 in Nanterre ist die Geschlechtertrennung. Also die Studentinnen oder die Studenten waren nicht, durften nicht nachts in dem Studentenwohnheim des anderen Geschlechts aufgetrieben werden. Nicht? Also die durften nicht übernachten bei den Frauen oder die Frauen durften nicht übernachten bei den Männern. Und das ist auch einer der wesentlichen Konflikte, der dann in Nanterre dazu führt, dass die Studenten dort auf dem Campus Ärger machen und dass allmählich die Polizei immer wieder auf den Campus kommt. Und die Situationisten sind mit so ein paar Leuten dort in den Komitees vertreten, die diese Frage, wie kann man den Konflikt weiterführen und wie kann man ihn vielleicht eindämmen, radikalisieren. Nicht? Also es entsteht die Bewegung des 22. März, im März in Nanterre. Das heißt, im März sind die verschiedenen Gruppierungen, die dort in der Universität vorhanden sind. Da gab es natürlich trotzkistische Gruppen, da gab es maoistische Gruppen, da gab es kommunistische Gruppen. Die waren alle irgendwie involviert in dieses Konfliktfeld. Und dass es die Bewegung des 22. März dann gibt, drückt auch aus, dass diese Gruppierungen merken, ihr Forum, was sie zusammenführt, wird jetzt wichtiger als das, was sie persönlich, jeder Einzelne, der da beteiligt war, an Organisierung hinter sich hat. Nicht? Also der Trotzkist und der Kommunist und der Anarchist und der Situationist, die treffen sich plötzlich und sagen, so, jetzt ist hier der 22. März, das ist die Gruppierung, in der wir die Entscheidungen treffen. Und dieser Konfliktherd wird durch die Situationisten am Leben erhalten. Nicht? Also die Situationisten sind mit dafür verantwortlich, dass es keine Kompromisse gibt, dass man sich nicht mit der mit der Direktion auf irgendeinen Kompromiss einigen kann. Das heißt, immer wieder kommt Polizei auf den Campus und das führt über den März, April dann dazu, dass im Mai der Konflikt überspringt auf die Sorbonne in Paris. Gleichzeitig waren in den Provinzen in Frankreich wie immer militante Arbeiterkämpfe am Laufen. Also wenn man die Nachrichten vom Frühjahr 1968 sieht, dann gibt es immer wieder so, hier sind junge Arbeiter, die werfen Steine auf die Polizei, dort gehen Leute aus der Fabrik heraus. Dort gibt es, das findet alles nicht in Paris statt, das findet in den Vorstädten statt. Aber diese Auseinandersetzung mit der Polizei sind auch in diesen Fabriken, in den kleinen Städten brennen die. Und das Nanterre führt nun dazu, dass das sozusagen so wie kommunizierende Röhren funktioniert. Das heißt, die Auseinandersetzungen an den Universitäten haben in Frankreich Signalwirkung für andere Auseinandersetzungen, die ganz andere grundsätzliche Fragen stellen, nämlich die der Fabrikarbeit. Und als dieser Konflikt dann an die Sorbonne übergreift und die Polizeiführung extreme Fehler macht, ich meine, man muss sich natürlich vorstellen, dass Demonstrationen hat es in Paris immer gegeben. Und die Polizei hat immer mehr oder weniger die Demonstrationen eingekesselt und beherrscht und so weiter. Die hätten das auch ein bisschen ruhiger angehen können, aber sie knüppeln halt auf diese Demonstrationen drauf und dadurch eskalieren diese Situationen. Und dann entsteht etwas, was natürlich keiner ahnen konnte. Das hat auch damit zu tun, dass bestimmte Aktionsformen bei den Studenten vorherrschten, die auch schon ausprobiert waren wurden in den Fabriken. Das waren die Besetzung der Büros. Also die Studenten gingen in die Büros, wo die Professoren und die Administration war und besetzten die. Und etwas Ähnliches machten auch die Arbeiter in den Fabriken. Die gingen in die Büros und setzten die Manager in den Büros fest. Diese Form der Auseinandersetzung gab es schon. Nur eskaliert das über den Mai so sehr, dass in der ersten Woche, in den ersten beiden Wochen vom Mai überall in Frankreich plötzlich die Arbeiter dazu übergehen, die Fabriken zu besetzen. Und im Grunde genommen diese Formen, die nur ganz punktuell aufgetreten waren vorher, dann überall anwenden. Und dann sind überall in Frankreich plötzlich die Fabriken besetzt, ohne gewerkschaftliche Organisierung. Das waren Basisbewegungen, unorganisierte Basisbewegungen. Und insofern glichen sie dem, was in Nanterre passiert war und auch in dem, was auf den Straßen in Paris dann passierte. So dass Paris gewissermaßen der Fokus wurde für das, was in ganz Frankreich war. In ganz Frankreich waren überall Fabriken besetzt. Und das ist also die Rolle. Also natürlich kann man nicht sagen, dass die Situationisten nun den Mai 68 mit ausgelöst hätten oder beherrschten. Nein, die Situationisten gehörten mit zu einer Gruppierung, die in diesem Fokus der Aufmerksamkeit, nämlich das an der Universität von Nanterre, dafür sorgen, dass diese Konflikte brennen und dass es keine Eindämmung dieses Konfliktes gibt. Eine andere Aktionsform oder eine andere Ausdrucksform hat die Situationisten auch berühmt gemacht. Das waren die Graffitis, also die Wandparolen. Und die Wandparolen waren nun einfach nicht einfach mehr so wie in vielleicht in Deutschland, so USA, SSSR oder was weiß ich, was da geschrieben wurde an den Wänden, sondern das waren inhaltliche Parolen, nicht? Also poetische Parolen. Arbeitet nie, ist eine der ersten situationistischen Parolen, die an die Wand geschrieben wurden. Aber dann kamen andere Parolen wie Laufgenosse, die Welt ist hinter, die alte Welt ist hinter dir her oder unter dem Pflaster ist der Strand. Die Parolen der Situationisten waren sehr, sehr viel erfindungsreicher und die haben tatsächlich natürlich sehr stark den Mai 68 bestimmt. Überhaupt die Wand, die Plakate an der Wand und so weiter, da haben die Situationisten einen großen Einfluss gehabt, aber das ist auch sehr, sehr, sehr schnell aufgegangen wie ein... Könntest du das etwas genauer ausführen, welche Formen, die Lettristen oder Situationisten vorher ausprobiert haben, sind tatsächlich eingegangen in diese Bewegung? Naja, die Parolen hat es die Graffitis hat es in Paris von den Lettristen schon gegeben. Die haben also auch schon, das ist das Komische, was man später auch gar nicht gewusst hat, dass das so, wie eng das tatsächlich zusammenhängt, die haben ihre Klamotten mit Parolen beschrieben, nicht? Also das, was die Punks dann später gemacht haben nochmal, ohne das zu wissen, dass die Lettristen das machten. Die haben Parolen auf ihre Hosen geschrieben, die haben sich also auch kenntlich gemacht in ihrem Outfit, in ihrem zerzausten Auftritt. Das war für die Lettristen auch schon sehr, sehr wichtig. Und die Anwendung dieser Schrift in die Stadt hinein, nicht? Also die Frage, wie kann man denn überhaupt mit den Ideen in die Stadt hineinkommen, war natürlich auch schon bei den Lettristen lag das schon vor, die mit ihren Auftritten. Und dann später, es gibt eine Illustration in der Situationistischen International, also in dem Magazin, wo so ein hämischer Kommentar von den Situationisten unter einem Bild aus dem Bürgerkrieg in Algerien ist. Nicht? Da fährt ein Auto durch die Straßen in Algerien, in Algier, vollgesprüht mit mit Parolen. Und ein Text ist von Roland Barthes über die Unfähigkeit, etwas zu sagen oder zu schreiben. Nicht? Und die konfrontieren das. Also das ist, da setzen sie sich mit Roland Barthes auseinander und sagen, hier, wo ist denn die Unfähigkeit, etwas zu sagen und die Unmöglichkeit, etwas zu sagen? In Algerien sieht man, wie man mit der Schrift in der Stadt präsent sein kann, wie man sie anwenden kann. Also für sie gibt es kein Degré Zero de la Écriture. Ne? Da gibt es eine Frage. Kannst du mal ausführen, ob es da irgendwelche gegenseitigen Beeinflussungen gibt, der gleichzeitigen Gamla-Bewegung oder der Trend-Bewegung, wenn man jetzt mal die USA-Kerwer nimmt, Europa ist ja gleichzeitig diese Bewegung der Leute, die alle die Fabriken verlassen, es geht ja durch alle Milieus aus den Studenten, einfach nur noch Norden und irgendwo rumliegen. Naja, klar. Also es gibt natürlich, die Frage war, welchen Zusammenhang es gibt zwischen der allgemeinen, zwischen dieser sehr allgemeinen Bewegung der Gamla und auch dem, was in Amerika war, Beat, diesem Ausstieg aus der Gesellschaft und den Situationisten. Und dann die Frage beantwortet sich eigentlich von selbst. Nicht? Natürlich kann man direkte persönliche Einflüsse auch immer nachweisen. Also ich habe neulich jemanden getroffen, der in der Palette war, in der Kneipe hier, in der auch die in dem Roman eine Palette beschrieben wird, nicht diese Szene. Die Leute in der Palette hatten auch ihren Anti-Arbeits-Ethos. Man arbeitet nicht. Ne? Das war einfach eine Reaktion auf die Gesellschaft, auf das, was in der Gesellschaft also das diktierte Thema ist. Arbeiten. Nicht? Für die Leute, die keine Lust auf Arbeit haben. Und wer hat Lust auf Arbeit? Wer sich dagegen wehrt, der entwickelt irgendwann der sucht nach Referenten. Nicht? Also, und ich habe jemanden gesprochen, der sagte, ja, natürlich waren wir in Paris und haben dort gesehen, wie die Leute in Paris halt nicht arbeiten. Und das wollten wir auch machen. Das waren, also ich meine, man darf die Situationisten nicht verantwortlich machen für jede Art von Widerstand gegen die Gesellschaft. Der Widerstand ist ja da. Es kommt darauf an, wie man den, also wie man den formuliert, wie man über diese Bedingungen nachdenkt und sie einbezieht. Vielleicht ist das nicht klar genug gewesen, vorher auch und heute vielleicht auch nicht mehr so leicht vorstellbar. In den kommunistischen, neomarxistischen, undogmatischen marxistischen, trotzkistischen Gruppierungen waren die aktuellen Lebensbedingungen einfach nur über die Frage der Fabrikarbeit präsent und sonst nicht. Massengesellschaft, Massenkultur, das alles war kein Thema. Und die Situationisten sind eine der eigentlich die erste Bewegung, die erste theoretische Manifestation, in der diese Sache zum Gegenstand gemacht wurde. Ja, kann ich hier dir eine Frage stellen, und zwar, wie geht dieses Verhältnis hinein in die Gruppe? Wie ist da die personelle Aufteilung? Also du hattest Guy Debord als eher politisch orientierten, strategischen, antikünstlerischen Charakter beschrieben und dann die Gruppe Cobra, die künstlerischer war. Gab es da noch weitere Pole oder Aspekte? Naja, in den ersten 5 Jahren gab es natürlich hauptsächlich diesen Konflikt zwischen nicht so sehr dem, also Guy Debord hat auch immer abgelehnt, also den Begriff der Politik hat er immer abgelehnt. Aber um das, wenn man es vereinfacht so fasst, vielleicht den revolutionstheoretischen, antikünstlerischen Ansatz, den vertritt natürlich Guy Debord in der Situationistischen Internationale sehr stark, unterstützt seit 1960 von Vanneghem und für eine kurze Zeit auch Attila Kotani, der aus Ungarn kam und 1956 aus Ungarn emigrierte, also nach dem Budapester Aufstand da. Und Michelle Bernstein, die mit Guy Debord verheiratet war seit Mitte der 50er Jahre. Diese Gruppierung mehr oder weniger. Es gibt dann noch einen Deutschen, Uwe Lausen, der malte aber, ohne dass die Situationisten das wussten, gehörte aber auch zu der radikalen antikünstlerischen Fraktion. Man muss sagen, also in den ersten 3-4 Jahren sind die natürlich, also auch Guy Debord dreht 2 Filme. Ne? Also er hat 2 Kurzfilme gedreht. 1959, 1961 hat er, Asger Jorn war damals ein erfolgreicher Maler und hat relativ viel Geld verdient mit der Malerei. Er war so ziemlich reich dann und hat das Geld investiert in die Situationistische Internationale und hat natürlich sowas wie diese beiden Kurzfilme dort von Guy Debord finanziert. Also Debord wollte auch künstlerisch sich formulieren. Es gab Leute, die nur geschrieben haben. Vanneghem hat nur geschrieben. Es gibt keine künstlerische Produktion von ihm. Es gibt Leute, die gar nicht geschrieben haben und nur gemalt haben. Jorn hat sehr viel geschrieben und gemalt. Aber die Gruppe Spur hat auch eine Zeitschrift herausgegeben. Die deutsche, das war eine junge deutsche Fraktion, die Asger Jorn aus München hineingebracht hat in die Situationistische Internationale. Die haben aber auch geschrieben. Dieter Kunzelmann gehörte dazu und die haben auch Texte verfasst. Heimrat Brehm, der Maler, hat auch kleine Texte verfasst. Also die Eindeutigkeit jetzt hier Malerei, dort Nicht-Malerei oder hier Malerei und dort Schrift existiert so nicht. Aber es gibt natürlich so etwas wie eine Denunziation des Bildes, die in der späteren Geschichte dann auch immer stärker wird. Also die Frage, welche Rolle ein Bild spielt und wie stark ein Bild, also welche Macht eigentlich ein Bild hat. Und dieser Konflikt zwischen Guy Debord und Asger Jorn spitzt sich dann tatsächlich so vielleicht so zu, dass es für eine gewisse Zeit tatsächlich so etwas gibt wie das ist so ein Verbot der Bilder. Nicht? Also. Und was würdest du sagen zu diesem großen Widerspruch zwischen diesem Anspruch, dem politischen Anspruch Guy Debords nach einer befreiten Gesellschaft und gleichzeitig seiner autoritären Führung, also quasi dieser Ausschlusspraxis, von der du gesprochen hast? Naja, ob das jetzt eine autoritäre Führung war, das würde ich mal bezweifeln. Also natürlich hat Guy Debord, es ist ein sehr, sehr schwieriges, man muss dafür sehr viele Informationen eigentlich durchgehen und Guy Debord hat zum Beispiel für die Konferenz in München, wo hauptsächlich also die Auseinandersetzung zwischen den Malern und den Theoretikern stattfindet, nicht, hat er von den Münchnern verlangt, dass sie ihm Gruppenbilder besorgen und keine Einzelporträts. Er wollte keine Einzelporträts, sondern er wollte Gruppenbilder. Die Situation, wie sie diskutieren und so weiter, als Illustration des Textes sollten, also sollte die kollektive Situation präsentiert werden und nicht jeder einzelne Teilnehmer. Guy Debord hat die Idee gehabt und verteidigt, dass es um eine, ein kollektives Projekt geht. Und er hat diese Idee persönlich bis 1972 verteidigt. Er hat, es gibt etliche Texte von ihm, die anonym veröffentlicht wurden, die als Statements der Situationistischen Internationale veröffentlicht wurden und nicht als Texte von Guy Debord. Insofern hat er dieses Phantom, von dem ich geredet habe, also tatsächlich auch ausfüllen wollen. Auch wenn andere Leute ihm dort nicht gefolgt sind, hat er diese Vorstellung gehabt, ich will hier dieses Kollektiv aufbauen. Und wenn es, wenn auch nur ich es trage. Es gab auch andere Leute, die Texte veröffentlicht haben, die nicht gezeichnet wurden, aber natürlich hat Debord die meisten Texte veröffentlicht, die nicht persönlich gezeichnet wurden. Hat auch welche veröffentlicht, die unterschrieben wurden, von ihm als seine Texte publiziert wurden. Aber er hat diese Idee dieses Instruments International Situationist tatsächlich konstruiert und am Leben erhalten. Und dann macht er etwas, naja, gut, also 1972 wird diese Gruppierung aufgelöst. Und wenn wir dann 15 Jahre später, die Publikation von Guy Debord sehen, dann plötzlich stellt er sich selbst ins Zentrum. Der Film, den er 1978 dreht, also 6 Jahre nach der Auflösung, der enthält diese berühmte Phrase, also nachdem er über alles mögliche Elend in der Gesellschaft geredet hat, sagt er, okay, das ist also das Elend der Welt, so wie sie vorfinden, genug dazu. Reden wir jetzt also über den einzig wichtigen Gegenstand, rede ich jetzt also über den einzigen wichtigen Gegenstand, über den es sich zu reden lohnt, über mich selbst. Und dann redet er über sich selbst. Und diese Haltung verschärft er nochmal in einem Buch, was er Panegyrikos nennt, also Lobrede, in dem er auch wieder nur über sich selbst redet. Also so ein Buch gibt es meines Wissens nur von Salvador Dali. Ich weiß nicht, sonst gibt es, glaube ich, keinen, der so extrem überzogen und selbstbewusst über sich selbst, über seine eigene Vorteilhaftigkeit redet. Das ist natürlich auch eine extreme Provokation. Also ich meine, man muss sich vorstellen, seinerzeit war der Typ, der Guy Debord, in der französischen Linken der Vertreter für ein revolutionäres, kollektives Projekt. Und der Typ fängt jetzt plötzlich an, über sich selbst als das wichtigste Thema zu reden. Und über sein hervorragendes Leben. Und wie hervorragend er alles, sein ganzes Leben geführt hat. Das muss man, ich finde, also ich meine, man muss das erstmal also anerkennen. Es ist also schon eine. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr beeindruckender Turn, den er da hat. Was das dann als Konsequenz hat, nach sich zieht, was ihm da entgeht, was möglicherweise dann daneben geht und so, das kann man dann auch sehen. Aber ich finde die Personalisierung, die mit der Geschichte der Situationistischen Internationale verbunden ist, dass das immer jetzt heißt Guy Debord und die Situationistische Internationale und nie die Situationisten oder so, dass er die Hauptfigur gemacht zur Hauptfigur gemacht wird und so weiter, das hat alles seine Konsequenzen. Aber ich finde da trotzdem auch eine Spur von extremer Provokation der bürgerlichen Zurückhaltung, die da drin steckt. Sich so sehr zum Zentrum der Welt zu machen, ja, das ist auch eine Form von Widerstand gegen das, den Verzicht, den man überall üben soll. Du meinst, diese Personalisierung ist jetzt so ein Ausdruck der Geschichtsschreibung über die SI, Situationistische ja. Internationale. Ja, leider. Wie ist denn, wenn ich nochmal das vielleicht nochmal hinzufügen darf als Gesamtfrage, wie ist die Verortung der Situationistischen Internationale heute im Kunstfeld, in der zeitgenössischen Kunst? Hm. Oder welche Bedeutung hat sie? Vielleicht könnte man dann vielleicht nochmal die Frage erörtern, warum die Situationisten so diese traditionellen Kunstorte nutzten. Also was Sie vorhin fragten, das würde mich noch sehr interessieren, wie es dazu kam überhaupt. Das waren jetzt, Moment, drei Fragen sind das jetzt, ne? Also wir haben die Personalisierung, ne? Das ja. war die erste Frage. Und die zweite? Das war die dritte. Die zeitgenössische Kunst, die Personalisierung, die zeitgenössische Kunst und die traditionellen Orte. Das alles miteinander zusammenhängt. Fangen wir mit der einfachsten Frage an. Das sind die traditionellen Kunstorte. Also das, was ich... Wie es dazu kam überhaupt, ne? Also dass sie so ein Interesse hatten, die Situationisten, Ausstellungen machen zu können an verschiedenen Orten, um in die Welt zu kommen. Und das sind die Wegbefunde, das ist hoch. Naja, also ich halte das jetzt für die einfachste Frage erstmal. Sich bekannt zu machen, nicht? Aber können wir auch die Publikumsfragen gleich nachher für diese Tischsituation reservieren? Ich habe vorhin gesagt, die Situationistische Internationale ist 1959 die bekannteste Gruppierung, die aktivste, beweglichste und effektivste Gruppierung in Europa. Sie hat trotzdem keine Ausstellung gemacht. Ach so, aber das hatte ich anders verstanden auch vorhin. Sie konnte ausstellen. Sie hatte das Angebot, im Stedelijk Museum auszustellen. Sie hat in den Galerien persönliche Ausstellungen für Künstler der Gruppierung gehabt. Nicht? Also in Paris, die ganzen Städte, die ich aufgeführt habe, dort waren Ausstellungen der Künstler, wie zum Beispiel von Asghar Yorn, die Modifikationen. Das waren, jetzt ist sie gerade weg, Modifikation. Das waren diese Bilder, die er auf alten Flohmarktbildern gemalt hat, nicht? Wo er die Moderne mit Farben eigentlich die alten Flohmarktbilder verunglimpft. Das. Und sie aber, ja, das war eben so eins. Ja. Sie haben zum Beispiel im ICA London, das ist eine Modifikation, Sie haben im ICA London eine Veranstaltung. Das ICA London, das ist ja der Ort, wo Ausstellungen stattfinden, wo aber auch Konferenzen stattfinden, wo Filme vorgeführt werden, der Film von Guy Debord wird dort vorgeführt und so weiter. Natürlich suchen die Situationisten in der Zeit die Foren auf, die Öffentlichkeit versprechen und Wirkung. Aber sie schrecken trotzdem immer davor zurück, eine Ausstellung zum Beispiel zu machen. Sie haben die Angebote, aber es kommt nicht dazu. Und mit ihren Zeitschriften, also der Hauptwirkung ist ihre Zeitschrift. Die Zeitschrift ist eigentlich ihre Ausstellung. Und die war natürlich viel effektiver als irgendeine Ausstellung. weil das Phantom dieser Bewegung wurde viel größer durch diese Zeitschrift, mit der man nichts weiter verband als ja, das, was man in dieser Zeitschrift lesen konnte und sich vorstellen konnte an Macht oder an Einfluss oder an Bewegung oder an Ideen. Das ist das leuchtet ein, aber es ist fast sehr interessant, die Frage, ob es wirklich Orte gegeben hat, wo die Situationisten eingeladen wurden, um Ausstellungen zu machen. Sie hatten die Möglichkeit, Ausstellungen zu machen, und sie haben angefangen, sich dazu beispielsweise im Stedelijk Museum Amsterdam, das einzige Museum in Europa in der Zeit, in der zeitgenössische Kunst gezeigt wurde, dort hätten sie eine Ausstellung machen können. Sie haben es verstreichen lassen, diese Möglichkeit. Ne? Also es gibt keine Ausstellung von den Situationisten in der damaligen Zeit. Es gibt eine einzige Ausstellung in einem Ort in Odense in Dänemark, die wahrscheinlich niemand gesehen hat. Und dort waren also Bilder ausgestellt. Dort waren also Michel Bernstein hatte merkwürdige Bilder gemalt. Ein dänischer Situationist hatte Bilder gemalt. Die Bilder standen, die Bilder von dem Givi Martin standen unter dem Thema Europa nach dem dritten nuklearen Krieg. Und Michel Bernsteins Bilder waren Bilder von Aufständen, die aber so taten, als wenn informelle Malerei gegenständlich gelesen werden könnte, mit, also als Schlachtfelder. Und dann waren Zielscheiben mit Politikerbildern bestückt, und auf diese Zielscheiben konnte man schießen. Also auf Charles de Gaulle und ich glaube Kennedy. Auf Kennedy konnte man auch schießen. Ja, Einzelausstellung. Das war die einzige Ausstellung, die die Situationisten als Kollektiv gemacht haben, in Odense 1963. Und sonst gibt es nur Konzepte, Ideen für Ausstellungen. Das ist dieselbe Frage kann man stellen für die zu dem Begriff Situation. Gab es Situationen? Ich muss sagen, ich habe alles Mögliche versucht, um herauszufinden, ob es irgendeine Situation gab, die konstruiert wurde. Es gibt kein einziges Dokument über eine konstruierte Situation. In der Situationistischen Internationale, in der Zeitschrift, wurde mal eine Art Anzeige, wie so eine Anzeige veröffentlicht. Da stand Situation Nummer 17. Ich weiß es nicht, also Situation 1 bis 16 nie gehört. Situation Nummer 17, keine Ahnung. Also es gibt keine Dokumente darüber, nichts. Kein Hinweis darüber, was für Situationen konstruiert wurden. Ja, aber eine Situation, die sich der Dokumentierung entzieht, ist ja eine Situation, die sich auch der Verwertung entzieht, oder nicht? Ja, natürlich, klar. Aber man könnte sich ja vorstellen, dass es trotzdem in Briefen Hinweise darauf gegeben hätte. Nicht? Also mittlerweile werden ja die Briefe von de Boer, sind ja alle veröffentlicht, und man könnte ja meinen, also dort, ich berichte jetzt mal über Situation Nummer 5, das und das, du warst ja nicht dabei, es ist merkwürdig, es ist ein Konzept, was vielleicht im Privaten irgendwie mal veröffentlicht, durchgeführt wurde, dass man gesagt hat, okay, wir lassen uns mit Walkie-Talkie durch die Gegend gehen, jeder hat eine Flasche Rum, und wenn wir vom Pont Neuf bis zur Banlieue gekommen sind, dann rufen wir an, wo wir gerade sind oder so. Aber dennoch, also interessanterweise, obwohl so wenig Dokumente zur Verwertbarkeit vorhanden sind, spielt die Situationistische Internationale ja sehr wohl eine Rolle in der zeitgenössischen Kunst. Und das war meine Frage, wie du das beurteilst, welche Rolle das sei. Naja, das sehe ich, also die Situationistische Internationale spielt ja nicht nur eine Rolle in der zeitgenössischen Kunst. Sie wird ja überall versucht. Also es wird ja überall versucht, irgendwie an diese Geschichte anzuknüpfen und mit Recht. Ich meine, das sind ja immerhin sehr wichtige Ideen, Gedanken, Praxisvorschläge in dieser von dieser Bewegung veröffentlicht worden. Und es gibt auch einen Auftritt von dieser Gruppe, der beeindruckend ist. Also denn insofern ist die Anknüpfung an diese Sachen, finde ich, erstmal berechtigt in jeder Hinsicht. Man kann alles versuchen. In der Kunst gibt es die unterschiedlichsten Versuche, das zu machen. Also einfach nur, indem man die Optik nimmt. Ne? Man nimmt irgendein Plakat von den Situationisten und kupfert es ab und versucht das genauso zu machen wie die Situationisten. Oder man versucht, Elemente davon zu nehmen. Ich weiß, dass Paul McCarthy und Jason Rhodes ein Buch von den Situationisten wieder veröffentlicht haben, in dem sie es einfach nur so in die Länge gezogen haben und nochmal abgedruckt haben. Die Parolen, die Ideen von den Situationisten werden verwendet. Aber wirklich, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, vielleicht hat Jeff Koons mit seiner Celebration die Cover von den Situationisten gecovert. Ne? Also diese Glanzfoliencover, diese Bunnies, die alle in den verschiedenen Formen jetzt, in den verschiedenen Farben, in den verschiedenen Chromolux-Farben auftreten. Das könntest du auch sagen, ist eine situationistische Sache. Wenn man jetzt zum Beispiel die Gebrauchsanweisung zur Zweckentfremdung nimmt, nicht? Also das ist ein Text, der 1956 von Guy Debord und Jules Wohlmann noch in der Lettristischen Internationale veröffentlicht wurde. Und der Text besteht eigentlich nur aus Handlungsanweisungen zur Zweckentfremdung. Wie kann man jetzt einen Film zweckentfremden? Wie kann man ein Buch zweckentfremden? Wie kann man die Plakate zweckentfremden und so weiter? Also erstmal ist das immer noch ein sehr lesenswerter Text. Und ich, also als Text, als existierendes Dokument und auch als Geste, einfach so künstlerische Ideen am Stück formulieren und veröffentlichen und jedermann zur Verfügung zu stellen, ist das auch noch eine uneingeholte Herausforderung. Also müssten jetzt mal Künstler heutzutage nachmachen, so eine Verschwendung von Ideen. Einfach so der Öffentlichkeit ihre Ideen zur Verfügung stellen und sagen, das könnt ihr machen. Das wäre Praxis. Wird das nicht bei der nächsten Dokumente so sein mit den Notizbüchern? Keine Ahnung, ich verfolge solche Sachen nicht so. Ist es so? Also auf jeden Fall werden da Notizbücher, die Ausstellung soll mit Notizbüchern arbeiten. Künstler-Notizbücher. Naja. Also die veröffentlichen sozusagen geheime Notizbücher von den Künstlern oder wie? Ob die jetzt so geheim sind, weiß ich nicht. Naja, aber unabhängig davon, ich meine, wir sind jetzt schon knapp 2 Stunden dabei. Sollten wir zum Ende kommen wahrscheinlich. Also es kann ja auch weitergehen, wie gesagt, dann nachher in dieser Tischsituation, in der inszenierten. Meine letzte Frage, wo ich dich bitten würde, dich vielleicht knapp zu halten, okay, wäre einfach ganz aktuell, also auf der einen Seite, was Oliver gerade gesagt hat, also diese situationistische Internationale als Referenzsystem, als postulierte Dissidenz, die aber ja überhaupt nichts mehr in sich birgt. Also es gibt ja mittlerweile irgendwelche Techno-Labels, die sich danach benennen, die mit den Bildern hausieren gehen. Es gibt im befreundeten Pudelclub eine Party, die danach heißt. Es gibt an verschiedenen Orten, überall trifft man ja einfach darauf, ohne dass es in irgendeiner Form inhaltlicher gefüllt ist mit dem, was es ursprünglich mal, zumindest was die ursprüngliche Intention war. Und die Frage wäre jetzt, was, das klingt ein bisschen gestellt jetzt, aber was kann die situationistische Gesellschaftskritik, also ihre Kritik an der heutigen kapitalistischen Vergesellschaftung, noch leisten? Wo ist ihre Theorie und wo sind ihre Praxisvorstellungen heute noch überhaupt aktuell? Boah, Madonna, und das soll ich kurz antworten? Ja, bitte. Also ich suche mir jetzt einfach nur einen Aspekt aus. Ich glaube, die Situationistische Internationale war so, sagen wir mal, um 1966 in Frankreich die einzige Gruppe, die alles, was sie gedacht hat und was sie veröffentlicht hat, nur zu einer Konsequenz hin gedacht hat, der Revolution. Also es gab für sie gar keine andere Frage der Auflösung der Probleme, so das Setting, was sie dargestellt hat. Sie hat das nur daraufhin gelesen, dass diese Konflikte nur durch eine Revolution aufgelöst werden können oder fortgeführt werden können. Und heutzutage ist es, finde ich, häufig so, dass das ganze Erbe der Linken und der revolutionären Theorien sich in die in so partiale Ansprüche zurückzieht. Nicht? Also dann geht es darum, das haben die Situationisten auch schon sehr, sehr übel ausgedrückt. Sie sagten, ja, jetzt geht es um die Befreiung der Frauen, dann geht es um die Befreiung der Homosexuellen, dann geht es um die Befreiung der Neger und dann geht es um die Befreiung der Beutelratten. Der was? Der Beutelratten. Was sind die Beutelratten? Ja, einfach auch eine Gruppe, die ihre eigenen Interessen hat. Ne? Und diese Aufsplittung der Interessen der einzelnen revolutionären Subjekte, nicht? Also in die Frau, in den Schwulen, in den Schwarzen, in den Migranten oder in den was weiß ich noch alles, die führt dazu, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, was eigentlich das revolutionäre Programm ist, die Abschaffung von Machtverhältnissen zwischen den Menschen. Nicht mehr die Frage, wie jemand repräsentiert ist, sondern dass es um eine Gesellschaft geht, in der Machtverhältnisse zwischen den Menschen abgeschafft sind. Und das hat, glaube ich, nichts mit Repräsentanz zu tun. Oder mit der Vertretung von irgendwelchen Spezialinteressen. Und das ist vielleicht das, was die Situationisten auch schon vor der langen Epoche der nationalen Befreiungskriege in Frage gestellt hat. Nicht? Also Nationalbewegungen, die Befreiung der Algerier, die Befreiung der was weiß ich noch allen. Das hat die auch nicht interessiert. Es geht um eine internationale Bewegung, die die Machtverhältnisse zwischen den Menschen einreißt. Auch zwischen den Geschlechtern. Auch zwischen den polymorph-perversen Bedürfnissen. Okay, ich meine, das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Unabhängig davon, dass bei den Situationisten ja relativ wenig Frauen dabei waren, würde ich sagen, beenden wir jetzt diese relativ widerspruchsfreie Exkurs über die Situationistische Internationale. Und wie gesagt, so ungefähr 20 Minuten, wer noch Lust hat, kann gerne weiter mit uns darüber sprechen, mit Roberto und allen anderen. Vielen Dank. Vielen Dank.